Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. 2019 soll ja das Jahr der künstlichen Intelligenz werden. So jedenfalls haben es Wissenschaftsorganisationen in Deutschland proklamiert. Auch wenn die KI ja schon 2018 eines der Leitthemen in der Szene war, auch bei uns hier in Computer und Kommunikation. Die rasante Entwicklung der KI-Forschung hat aber auch etliche Wissenschaftler kalt erwischt. Sie hätten nie und nimmer gedacht, dass Computerprogramme lernen können und zu Ergebnissen gelangen, die sinnvoll sind. Kein Wunder also, dass sich jetzt Ethiker, Philosophen und Juristen damit auseinandersetzen, ob man Software überhaupt mit nachhaltigen Entscheidungen befassen darf. Maximilian Schöner über den aktuellen Stand dieser Diskussion unter Rechtsinformatikern. Die Bundesregierung hat Ende letzten Jahres einen Leitfaden zum Umgang mit Maschinenlernen und künstlicher Intelligenz veröffentlicht, an dem unter anderem zwei Juristen der Universität des Saarlands beteiligt waren, die Professoren Georg Borges und Christoph Sorge. Für sie beginnt rechtliches Neuland schon bei Entscheidungshilfen durch Software, etwa bei der Auswahl von Studienkandidaten aufgrund charakterlicher Merkmale, statt zum Beispiel wegen Abiturnoten. Eine Diskriminierung durch künstliche Intelligenz liegt hier auf der Hand. Was aber, wenn KI nicht nur berät, sondern über Leben und Tod entscheidet, etwa im teilautonom fahrenden Auto in der letzten Hundertstelsekunde vor einem Aufprall? Der Wagen entscheidet dann, der oder die müssen sterben, andere nicht. Georg Borges. Jetzt sind wir beim Kern der Geschichte. Wenn ich mit einem primitiven Instrument arbeite, dann ist die Zurechnung relativ schnell geschehen. Wenn ich jetzt einen mit einem Hammer auf den Kopf schlage, dann wird jeder sagen, das war der Borges, denn der hat den Hammer geführt. Wenn ich aber ein komplexes, autonomes System habe, das alles Mögliche macht, das aber dann unvorhergesehen zum Hammer greift und dem jemand über den Kopf schlägt, dann ist die Frage, ob das meine Tat war, schon eine ganz andere. Deswegen ist das eine neue Frage und eine durchaus erhebliche Herausforderung für das Recht. Die Leiterin des Lehrstuhls für Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie an der Universität Stuttgart, Katrin Misselhorn, zieht den Vergleich zu Tötungsmaschinen. Es gibt eine Parallele zwischen den Kriegsrobotern und dem autonomen Fahren und die wird eben gerade darin gesehen, dass die autonomen Fahrzeuge, wenn sie in solchen Situationen entscheiden sollen, auch sowas wie eine Targeting-Funktion haben müssen. Also sie müssen dann eine Person aufgrund bestimmter Merkmale auswählen, die sie dann anfahren. Die Philosophin steht auf dem Standpunkt, Systeme, die man in ihrer Komplexität nicht begreifen kann, gar nicht erst einzuführen. Eine aufgeklärte Gesellschaft sollte das autonome Autofahren genau aus diesem Grund ablehnen. Georg Borges sieht dagegen gerade bei Maschinenentscheidungen nie dagewesene juristische Möglichkeiten. Gerade weil es eine Maschine tut, haben wir zum ersten Mal die Chance, an den Kern der Entscheidung vorzudringen. Und das Bedürfnis ist natürlich da. Wenn wir einen Menschen haben, so wissen wir, dass wir in dessen Hirn nur schlecht reingucken können, jedenfalls Stand heute. Also tun wir es auch nicht und wir verlangen nur, dass er nicht mit der Person, über die er urteilt, verwandt ist und sonst einen Interessenkonflikt hat. Aber bei der Maschine haben wir die Chance zu schauen, aufgrund welcher Grundlage und nach welchen Parametern die Maschine entscheidet. Das heißt, wir haben Sehnsucht nach einem Plus an Gerechtigkeit und das wollen wir ausschöpfen. Das liefe in der Konsequenz auf eine neue Frage hinaus. Kann ein neuronales Netz für zurechnungsfähig erklärt werden? Christoph Sorge, Rechtsinformatiker in Saarbrücken. Das neuronale Netz kann ich schon mal nicht einsperren und ich kann es auch nicht auf Schadensersatz verklagen, denn es hat kein Vermögen. Muss ich daran etwas ändern? Muss ich das neuronale Netz denn mit einem Vermögen ausstatten? Wahrscheinlich nicht, aber es ist ein Gedanke, der schon Leuten gekommen ist. Und dann die nächste Frage, na, derjenige, der den Algorithmus entworfen hat oder derjenige, der ihn mit Trainingsdaten gefüttert hat, da traue ich mir ehrlich gesagt die Antwort auch noch nicht ganz zu. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Man kann Roboter ganz gut einsperren und es wird derzeit diskutiert, ob das ein sinnvoller Ansatz ist. Na, Sie können einen Roboter ja für 5 Jahre ausstellen, dann ist er 5 Jahre eingesperrt. Was darf KI und wer haftet dafür? Fragen, mit denen sich der Beitrag von Maximilian Schöner befasste.